Paragraph 12, Übung 8. Bilden Sie das Perfekt. Gebrauchen Sie die erste Person Singular, ich. Machen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und hören Sie dann den Text von Kassette. Ich bin zu spät aufgewacht, bin sofort aus dem Bett gesprungen, habe dabei die Bettdecke zerrissen und das Wasserglas vom Nachttisch geworfen. Das hat mich schon sehr ärgerlich gemacht. Ich habe mich nicht gewaschen, habe mich in aller Eile angezogen, habe die Strümpfe verwechselt und mir eine falsche Krawatte umgebunden. Ich habe nur schnell einen Apfel eingesteckt, habe die Wohnung verlassen und bin die Treppe hinuntergerannt. Die Straßenbahn ist mir gerade vor der Nase weggefahren. Ich bin ungeduldig 10 Minuten lang an der Haltestelle hin und her gelaufen. Ich bin eilig in die nächste Bahn gestiegen, habe aber dabei die Fahrkarte aus der Hand verloren. Ich habe mich umgedreht, habe die Fahrkarte vom Boden aufgehoben, aber der Fahrer hat im selben Augenblick die automatischen Türen zugemacht. Ich habe ein Taxi angehalten, aber der Taxifahrer hat die Adresse falsch verstanden und hat den Wagen zunächst in die falsche Richtung gelenkt. So ist wieder viel Zeit vergangen. Ich bin 45 Minuten zu spät in der Firma angekommen, habe mich beim Chef entschuldigt und habe die Sekretärin beruhigt. Ich habe dann noch eine halbe Stunde am Schreibtisch geschlafen.